im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitemennacht heute, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Winfried 58. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Winfried, weswegen meldest du dich? Bitte? Weswegen rufst du an? Ja, ich habe angerufen, weil meine Frau mich praktisch dreimal betrogen hat. Wann war das? Ja, das war vor 2 Jahren. Mhm. Und das war erst am Anfang, war das okay, da war das erst noch ein Geflirte von ihr und sie sagte mir auch zwar zwischendurch mal, sie wollte mehr erleben, da habe ich auch nicht so geschaltet, habe ich gedacht, okay, vielleicht andere Länder sehen oder sowas ähnliches. Dann haben wir immer so Partys gemacht bei uns mit Freunden oder wir sind zu Freunden hingegangen. Dann hat sie immer geflirtet mit den Männern. Mhm. Und war auch ewig in der Küche zugange. Dann kamen die Männer dahin, dann haben sie sich da wohl geküsst oder was. Das habe ich dann von anderen Leuten gehört, bis ich sie dann mal richtig erwischt habe, bis sie dann in so einem Abstellkammer bei mir dann in der drin war und hat dann praktisch da rumgevögelt gehabt. Also in eurem Haus, ja. In eurer Wohnung? Ja, mhm. Genau. Da waren die aber so besoffen, die anderen zwar auch, aber waren nachher nicht mehr so viele. Während du im Nebenzimmer warst? Ja, ganz genau. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Mhm. Und habe ich darauf angesprochen, habe ich gesagt, was soll denn das? Ne? Und bitte? Ich habe nichts gesagt. Also, da habe ich dann gesagt, was das denn sollte. Und dann habe ich nachher alle rausgeschmissen, die Partygäste. Und dann habe ich erstmal mit ihr rumgemeckert und alles. Und habe gesagt, also wenn das so weitergeht, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, dann lasse ich mich scheiden. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nee, ich will nicht mehr. Und nächsten Tag dann war sie dann wieder ganz fromm und lamm. Mhm. Naja, dann habe ich okay gesagt, Wie hat sie denn ihr Verhalten erklärt oder gerechtfertigt? Ja, sie wollte irgendwas mehr haben. Und ich habe das so verstanden, sie wollte vielleicht andere Sachen sehen. Andere Sachen sehen? Was wollte sie denn sehen? Andere Länder sehen, andere Kulturen sehen. Okay, aber sie saß in der Besenkammer. Ich habe damit gerechnet, dass sie vielleicht mit anderen ins Bett gehen wollte. Dafür bin ich kein Typ gewesen. Okay, aber dann hast du sie gefragt. Was ist der Hintergrund? Warum hat sie es gemacht? Da kann sie ja nicht sagen, ich wollte andere Sachen sehen. Nein, da hat sie nur gesagt, ja, es tat es leid, aber es kam über mich. Okay, so. Und dann gab's nochmal oder noch zweimal einen Vorfall? Ja, dann ist da eine ganze Zeit lang gar nichts gewesen. Und beim zweiten Mal war das dann so. Dann sind nach Gran Canaria dann geflogen. Mhm. Und da war die erste Zeit ganz gut alles. Wir waren am Strand, wir haben auch die Insel so noch ein bisschen bekundet. Und dann war ein Ehepaar, was ganz frisch verheiratet war. Mhm. Und meine Frau, so wie sie ist, sie ist ja Kölnerin, sie flirtete dann mit dem Mann ewig. Mhm. Und sie war dann am Tanzen mit dem, wir waren in so einem Tanzlokal und alles. Und die Frau von dem, wo ich gerade erzähle, die sagt immer zu mir, kann ihre Frau nicht mal die Finger von meinem Mann, von meinem Mann lassen? Mhm. Und da sage ich, ja, ich werde dir das jetzt sagen und dann ist das gut, ne? Ja. Und hast du es dir gesagt? Böse auch, ne? Aber der Mann und sie, die waren immer irgendwie wie so Turteltäubchen waren die okay, da. Okay, dann hast du deine Frau darauf angesprochen. Da habe ich dann meine Frau darauf angesprochen. Ich sag, was soll das? Mhm. Ich dachte, wolltest du den ganzen Urlaub irgendwie vermiesen oder was? Ne, ich sag, fliegen wir wieder nach Hause. Mhm. Nein, das will ich nicht und bleiben wir noch ein bisschen hier und dies und jenes. Da sage ich, nee, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich sage, du bist nur noch hinter den Männern her. Ich sage, wenn du mit mir nicht glücklich bist, dann okay, lassen wir uns scheiden. Wie endete das denn zwischen diesem Mann und ihr? Ja, das war dann so, dass wir nachher zur Theke hingegangen sind, also zur Bar hingegangen sind. Mhm. Und dann haben wir noch was getrunken und dann ist das Ehepaar weg. Mhm. Und dann sagt sie drauf, ja, ich will ihn auch gleich mal weg nach oben. Mir geht es gar nicht mehr so gut. Mhm. Und da habe ich mir auch wieder nichts bei gedacht. Ich saß denn da. Und dann hat sie immer mit so einem Kellner ein bisschen so liebäugelt. Mhm. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Erst heute Mittag diesen ganzen Streit, dann heute Abend dieser ganze Streit. Irgendwann muss sie das doch mal kapieren. Machen wir es nicht zu lang. Hat sie dann mit dem Kellner Sex gehabt? Dann war sie, ja, das ist nach oben, bin ich nach oben. Und dann denke ich, warum ist das denn da so, sag mal schnell, so hell und alles? Ist die vielleicht am Duschen oder was? Und dann mache ich das Zimmer auf, da lacht die da mit dem Kellner im Bett. In eurem gemeinsamen Urlaubszimmer? Ja, ganz genau. Na super. Und es gab noch ein drittes Mal. Ja, und das dritte Mal. Ja, und da habe ich sie dann ganz erwischt dann, ne? Und dann habe ich sie so... Noch mehr erwischen kann man ja nicht. Mit der Frau, ich will nicht mehr... Das war dann doch so, ich kam dann früher von der Arbeit. Ja, erzähl's mal in ein paar knappen Sätzen das dritte Mal. Von der Arbeit kam ich dann, ja, und dann habe ich den Flaganti auch erwischt. Mit wem diesmal? Ja, mit einem Freund von mir. Mhm. So, das liegt jetzt 2 Jahre zurück, sagst du. Ja. Ist es denn seitdem ruhiger geworden? Also für mich ist es ruhiger geworden, ja, aber sie will immer wieder... Wir sind ja auch geschieden seit einem Jahr jetzt. Ach so. Ja, wir sind geschieden, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr mitmachen. Ach so. Und seitdem habe ich auch ein bisschen Angst, jetzt mit anderen Frauen rauszugehen. Und ihr seid geschieden, die Sache ist gelaufen. Weswegen rufst du mich an, wenn ihr geschieden seid? Ja, weil ich wollte erst mich nicht, aber dann habe ich den Nägel mit Köppe gemacht. Das ist erst keine Antwort auf meine Frage. Warum rufst du mich an, wenn ihr schon euch geschieden habt? Ja, wir waren ja, wo ich angerufen hatte, waren wir ja auch noch nicht geschieden. Seit wann bist du denn geschieden? Ich bin ja jetzt erst vor kurzem geschieden. Aber du rufst doch heute an. Ja, ja, weil ich war ein paar Tage nicht da, deswegen hat man mich jetzt erst angerufen. Ach so. Also ist die Sache jetzt relativ für dich erledigt? Ja, aber ich traue keiner Frau jetzt mehr und das ist das Schlimme dabei. Wie lange warst du eigentlich mit dieser Frau zusammen, also verheiratet? Ich war 15 Jahre. 15 Jahre? Habt ihr Kinder? Da war nie was passiert. Also ist nie was passiert worden. Habt ihr Kinder? Ja, 2. Mädchen, Junge. Wie alt sind die? Die sind jetzt 18 und 22. Naja, okay. Die können schon relativ alleine dann im Leben stehen. Aber sie halten mehr zu mir wie zu der Mutter. Wir haben keinen Kontakt mit der Mutter auch nicht. Gab es denn zum Schluss da noch großen Rosenkrieg zwischen euch beiden? Nein, ich habe das nachher, sie wollte erst anfangen, habe gesagt, entweder, wenn du jetzt anfängst, dann mache ich auch den Rosenkrieg, entweder halten wir das jetzt flach oder gar nicht. Mhm. Aber das hört sich ja wirklich so an, als hätte sich die Sache ausgelebt und erledigt. Die Liebe war kaputt und... Sie liebt mich noch, ich aber nicht mehr. Sie liebt dich noch? Ja, sie schreibt mir zwischendurch mal SMS und so, aber ich ignoriere sie ganz. Ich meine, Winfried, jetzt hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Ich meine, jeder von uns macht mit dem einen oder anderen Geschlecht schlechte Erfahrungen. Man darf daraus nicht lernen und das auf alle beziehen. Man muss sich schon dann wieder öffnen, wenn man jemanden Neuen kennenlernt. Ja, aber ich habe Angst davor ein bisschen. Und ja, gut. Aber ich weiß nicht, wie mein Inneres ist irgendwie dagegen. Ich liebe die Frauen auch, aber auf der anderen Seite... Lass uns doch erstmal drauf ankommen. Im Moment gibt es ja keine nähere Affäre in deiner Umgebung, oder doch? Nein, so. Im Moment nicht. So. Lass uns doch erstmal darauf ankommen, wenn sich etwas ergibt. So schnell ergibt sich ja manchmal auch etwas nicht. Mhm. Und dann wirst du dich langsam mit der Frau vertraut machen. Mhm. Und wenn du ein gutes Gefühl zu der Frau hast, glaube ich, wird die Angst auch weichen. Und dann wirst du dieser Verbindung und der Liebe auch eine Chance geben. Das glaube ich auch. Da würde ich mir nicht so Sorgen machen. Mhm. Sei eigentlich froh, dass das vorbei ist, weil das hat dich auch sehr gekränkt und das war ja auch dann keine schöne Zeit. Nee, es war gar nicht. Naja, das war überhaupt keine schöne Zeit mehr. Also Winfried, ich drücke dir die Daumen, dass du eine gute Frau doch bald findest und dass sich da ein solides Vertrauensverhältnis ergibt und dass das wächst zwischen euch. Ja, danke für deinen guten Ratschlag. Alles Gute von Herzen, auf Wiedersehen. Ja, danke nochmal. Tschüss. Ne? Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Für euch, kostenfrei. Und hier ist Christel und Christel ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Christel, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist kurz ausgeholt. Als ich 12 Jahre an meinem Geburtstag bin ich mit meinen Eltern in wollte ich ins Kino gehen und musste warten, weil ein Fahrradfahrer kam. Und mit dem Mal hat es Knacks gemacht. Ich habe mich umgedreht, habe ich gesehen, dass er ins Nebenhaus fuhr. Moment mal, du musstest warten, weil ein Fahrradfahrer kam? Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Du wolltest naja, mit, du ich wolltest wollte mit über den Damm gehen zum Auto meiner Eltern. Ach so, okay. Wir wollten ins Kino. Okay, gut, so ist es klarer. Und dem Moment musste ich warten. Mhm. Und da hat in mir hatte ich mit einmal Herzklopfen und habe noch gesehen, dass er im Nebenhaus und dann sind wir ins Kino. Jedenfalls habe ich mich von dem Moment an verliebt, unsterblich. Wir waren nachher zusammen, wir waren auch verlobt. Wie alt war er damals? 4 Jahre älter. 4 Jahre älter. Und waren die Eltern damit einverstanden, dass ihr, du warst ja noch sehr jung. Ja, ja, nun, ich habe mich verliebt, aber deswegen ist ja noch nichts passiert. Ja. Wir hatten uns dann 1964 verlobt. Mhm. Und 1967 habe ich mich am 31. Oktober entlobt. Hat ein halbes Jahr gedauert, indem ich nur geweint habe. Mhm. Und weshalb ich darauf zu sprechen komme, also du musst dir vorstellen, einen großen Magneten, der den irgendwie wegzukriegen, so schwer war mir das, mich da zu entloben. Mhm. Musste mir auch ein Ehepaar noch helfen. Und wie alt warst du da? Das war 1967. Dann müssen wir jetzt nicht rechnen. Sag mal, wie alt du warst? Na, ungefähr. 12? Nee, als du dich entlobt hast. 1967, da war ich 19,5. 19,5, okay. Mhm. Mhm. Entlobt. Entlobt, ja. Weil? Warum entlobt? Ja, ein halbes Jahr hat er mich eigentlich nur gar nicht mehr groß beachtet, hatte viel zu tun mit seinem Studium oder was er da hatte. Mhm. Und ich kam mir schon so vor wie eine Oma im Lehnstuhl mit Strickzeug in der Hand und weißen Dutt hinten dran. Mit 19? Ja. War mein erster und also die erste Liebe ist da kläglich gescheitert, kann man ja, so sagen. Kann man so sagen. Kann man sagen, wie wart ihr so richtig zusammen? Ja, ja. Ja, wie lange so richtig zusammen? Seit 4, ach Gott. Ein Jahr oder 2 Jahre? Also mit 16. Mit 16, 16. Okay. Mhm. Mhm. Wo man dann. So, dann Entlobung. Ja, also wie gesagt, ein Riesenmagnet, der nicht zu lösen ist. So musste ich mich von ihm, also so viel Kraft hat mich das gekostet. Ja, nun liegt das Ganze, du bist heute 68, sehr, ja, sehr, sehr lange zurück. Ja, eben, deswegen rufe ich auch an. Ja. Ich habe heute noch 2-3 Mal an der Woche träume ich von ihm. Mhm. Ich war inzwischen 43 Jahre verheiratet. Das wollte ich gerade fragen. Es gab doch bestimmt dann andere Beziehungen, andere Männer. Naja, das mit dem zweiten war ich dann verheiratet. War das eine gute Ehe? Ja. Ist der Mann verstorben? Ja, leider. Ja. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Das ist die Urne, die ich zu Hause habe. Ja. Und während dieser Ehe hast du auch an den Verflossenen gedacht? Ja, also, nee, nicht gedacht. Also wenn ich dran gedacht, ich bin morgens immer wütend geworden. Ich kann mich an meine Träume immer sehr gut erinnern. Es geht nur um Träume. Geht nur um Träume, aber nicht Sehnsucht oder irgendwas. Im Gegenteil, wenn er irgendwie mal geklingelt hätte, ich hätte keinen Mut gehabt, überhaupt aufzumachen, weil ich Angst habe, ich komme dann wieder in die Fänge, also gefühlsmäßig. Was träumst du denn dann von also, ihm? Das passt, das Gesicht taucht immer auf, egal was. Das wird so in die Träume eingeflochten. Mhm. Aber du kannst nicht genau sagen, was da in dem Traum passiert. Was der. Nur eigentlich ganz alltägliche Dinge, also nichts. Achso, der taucht dann irgendwie beim Einkaufen auf oder irgendwas. Egal. Alltägliche Dinge und so weiter, aber es ist immer das Gesicht, was ich vor Augen habe. Ja. Ich muss dazu sagen, als wir uns da loben, also ich war mal sehr krank. Das heißt, ich hatte einen riesengroßen Schatten auf der Lunge. Musste da in eine besondere Klinik und es hätte längere Zeit wohl dauern müssen. Mhm. Und da hatte der, versuche mal den Namen nicht zu sagen, hatte er dann versucht, hat er mich besucht immer, musste ziemlich weit fahren. war jeden Tag da gewesen und hat gesagt, wenn du wieder gesund wirst, dann verloben wir uns. Mhm. Also wir sind jetzt in der weiten Vergangenheit, wo du junges Mädchen warst. Ja, ja. Ja. Mhm. Und dann sehe ich noch das erste Team vor mir, nachdem er mir sagte, wir verloben uns, musste so eine Kraft ausgelöst haben, dass der Schatten verschwunden ist und ein Ärztegremium von 20 Ärzten konnten sich nicht erklären, woher das kam. Die sehe ich heute noch stehen. Das heißt, du warst wirklich sehr verliebt in den Mann. Ja, das ja. Und das hat dich richtig weggehauen, als es dann vorbei war. Ja. Und na klar, so eine unerfüllte erste ganz große Liebe, die kann einen schon ein ganzes Leben lang begleiten. Das glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob es da Hypnose gibt oder irgendwas, was man dagegen machen kann. Ich möchte es endlich aus meinem Kopf kriegen. Ich muss allerdings sagen, bis 2004 hatte ich noch Kontakt mit seiner Mutter. Also, ach so. Dadurch habe ich den Lebenslauf auch mitgekriegt. Aber du hast ihn dann nie wieder gesehen? Nein. Was wäre denn, wenn der heute plötzlich bei dir vor der Tür stünde? Oder würde du ihn nicht aufmachen. Weil? Weil du Angst hast, dass das alles wieder hochkommt? Ja, der hat also eine Kraft auf Tiere und Menschen. Das war auch eine Katze, ich meine, die war über 10 Jahre oder noch älter und die ist niemals zu einem anderen gegangen. Mhm. Die wohnten bei meinen Eltern gegenüber. Naja, das hat man auch schon mal, dass Tiere dann auf, wenn besondere Menschen irgendwie so zugehen. Das ist, hört sich an, als hätte der dich in seinem Bann. Ja. Nach so vielen Jahrzehnten. Aber du denkst so am Tage nicht an den. Nein. Nur morgens, wenn du aufwachst, dann fällt dir ein. Gibt es denn schon mal jetzt mal ganz ehrlich doch mal Momente in einer heimlichen Sehnsucht? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Also du willst eigentlich mit dem gar nichts mit zu tun haben. Ja. Wie erklärst du dir denn, dass der über Jahrzehnte so eine Macht hat? Der hat auch, wie gesagt, auch auf Tiere. Es kam mal ein Schäferhund angerannt mit gefletschten Zähnen. Das wäre ich auch noch. Da hat er sich dann vor mich gestellt, hat nur beide Handflächen hingehalten. Der Hund hat so abgebremst wie im Zeichentrickfilm. Mhm. Ja, und hat die Ohren angelinkt und den Schwanz eingekniffen. Mhm. Er lebt noch? Das weiß ich nun nicht mehr. Wenn du erfahren würdest, dass er tot ist, was wäre dann? Ja, dann weiß ich nicht, ob die Träume aufhören. Keine Ahnung. Wäre das eine Erleichterung für dich? Nee, eines Teils auch nicht. Ich wünsche ihm ja nichts Schlechtes. Naja, ist natürlich, ja. Ich hätte Angst davor, ihn wiederzusehen. Das beunruhigt mich ein wenig. Ja, mich auch. Denn eigentlich müsstest du nach so vielen Jahrzehnten eine Gelassenheit haben und denken, naja, okay, dann würde ich mit dem ein paar Worte reden und das war's dann. Nee. Aber du bist ja wärst ja in richtiger Anspannung dann. Mhm. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, dass der was Übles damals bei dir angerichtet hat. Und dass das so tief verwurzelt ist, dass dich das nicht losgelassen hat bis heute. Wahrscheinlich kompliziert, psychologisch, psychoanalytisch das rauszufummeln, was der gemacht hat mit dir. Ich habe das so verdrängt, dass ich mich kaum kann mich an ein Weihnachten, ich kann mich auch an Kleinigkeiten, also schon gar nicht. Ich kann mich an so gut wie fast nichts erinnern. Kannst du dich denn an das Gefühl noch erinnern, als er nicht mehr wollte? Was halt, er wollte ja. Er hat mir dann noch, als ich gesagt habe, weil die Kraft dazu aufgebracht habe, ich habe dann in 12 Tagen 10 Pfund verloren, da hat er sich vor mich gekniet und hat meinen Heiratsantrag gemacht. Aber woran ist es denn dann damals gescheitert? Na, weil er mich ein halbes Jahr einfach hat links liegen lassen, so. Und dann? So wie ein altes Ehepaar im Prinzip. Und dann hätte er doch wieder gewollt? Ja, er hat meinen Heiratsantrag gemacht, ja. Und warum bist du nicht drauf eingegangen? Ja, weil ich zu dem Zeitpunkt das endlich geschafft hatte. Ich sage, am Reformationstag habe ich mich entlobt, habe ihm die Ringe gegeben. Mhm. Und dass ich das endlich geschafft hatte. Mhm. Und dann hat er nochmal eine Platte vorbeigebracht oder so. Er war mir so, ein Fremder auf der Straße wäre mir näher gewesen. Mhm. So sehr hat mich das... Klingt wie eine Hassliebe. Ich weiß es nicht. Es klingt beides. Es gab eine große Anziehung, aber dann irgendwie auch eine große Ablehnung deinerseits diesem Mann gegenüber. Naja, Ablehnung, wie gesagt, weil er diese Kraft hat, eben Menschen zu beeinflussen, Mensch und Tier. Mhm. Und meine Mutti auch immer, die jetzt halbe Jahr, da hat sie immer dann Mädel trendig und dann hat sie mit ihm gesprochen, da waren wir noch im Wohnzimmer, da habe ich mich in den Sessel gekuschelt, hat mir meine Mutti erzählt, eine Decke genommen, habe mich eingeigelt. Und meine Mutti hat dann gesagt, Mädel, kannst dich doch nicht trennen. Und dann mit einmal ging das genau andersrum los. Also, da muss ein Psychoanalytiker ran. Und wie der Zufall so will, habe ich heute Nacht einen im Hintergrund hier. Das ist schön. Ja, und ich finde, du solltest mit dem Jürgen jetzt mal reden. Ach, das ist noch ein Jürgen. Ja, das ist noch ein Jürgen, ganz genau. Wahrscheinlich ist das ziemlich kompliziert, aber er wird dir sicher eine Richtung sagen können, was du unternehmen solltest. Ich wollte zur Psychologin. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht das Richtige, ne? Wir gucken mal. Mal sehen, was der Jürgen meint. Das ist lieb von dir. So, meine liebe Christel, dann legst du bitte auf und du wirst gleich zurückgerufen. Und ich hoffe, dass der Spuk bald aus deinem Kopf verschwindet. Der Spuk ist der richtige Ausdruck. Ja, ne, eigentlich ist es ja so. Ja. Ich danke dir recht schön fürs Zuhören. Alles Gute, tschüss. Danke dir auch. Ciao. Frieda, 23, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, hallo. Guten Morgen, Frieda. Was für ein schöner Name. Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt durchgekommen bin. Ja. Bin noch ein bisschen überrascht, genau. Aber es geht bei mir auch sozusagen um die Liebe. Ich fange jetzt mal ein bisschen von vorne an. Um die Liebe geht's. Ja, sozusagen. Also ich bin jetzt genau 23. Ich habe vor 2 Jahren festgestellt, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühle. Hab damals auch mich sozusagen auch in einem Portal angemeldet, weil bei mir in der Gegend halt nicht so die Möglichkeit besteht, jetzt auf einschlägigen Partys Frauen kennenzulernen. Du wohnst auf dem Lande. Ja, sozusagen, genau. Ja. Da kriegt man nicht viel davon mit. Und für mich war das dann auch ein relativ ungewohntes Gefühl. Ja. Hab mich dann in so einer App angemeldet, hab dann auch sozusagen eine Frau kennengelernt, mit der ist es dann auch ernster geworden. Ich habe dann aber auch relativ schnell, also nach 4-5 Monaten, gemerkt, dass sie nicht so die richtige ist. Habe mich dann auch ein bisschen in eine andere verguckt. Und dann lief das erstmal so dahin. Ich habe mich dann von der getrennt, habe ein bisschen gewartet. Und jetzt im April diesen Jahres habe ich wieder jemanden online sozusagen kennengelernt. Halt mal den Hörer bitte ein bisschen anders, damit ich dich besser verstehen kann. Hörst du mich jetzt besser? Ja. Also du hast dann wieder übers Internet eine Frau kennengelernt, ja, okay. Dieses Jahr im April. Und es ist jetzt dabei, sozusagen ernster zu werden. Ja. Also sie hat sich, sage ich mal, auch schon in der Vergangenheit ein bisschen ausgetobt. Also sie ist 2 Jahre älter als ich. Und es passt auch so richtig gut. Also ich habe mich auch selten so gut aufgehoben gefühlt bei jemandem. Und es läuft ja jetzt auch schon über ein halbes Jahr. Und eigentlich wollte ich auch was Ernstes mit ihr. Jetzt kommen aber so langsam wieder die Zweifel, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie noch nicht ausgetobt habe oder dass ich einfach mit 23 noch gar nicht so richtig weiß, was ich will und vielleicht auch noch ein paar mehr Erfahrungen erst nochmal mit Frauen sammeln muss. Und dann habe ich auch letzte Woche... Ja, erzähl erstmal fertig. Ja. Dann habe ich auch letzte Woche sozusagen eine Frau dann mal bei einer richtigen Party kennengelernt, die mich jetzt sozusagen auch treffen will, an der ich auch irgendwie Interesse habe, weil, keine Ahnung, charakterlich. Und wir waren auch so gesprächsmäßig total auf einer Wellenlänge und optisch ist es auch mein Typ. Würde ich jetzt eigentlich auch gerne diese neue Frau kennenlernen, habe aber auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen gegenüber der anderen, weil es doch ernster ist und ich auch schon mit ihr sozusagen im Urlaub war. Aber auch noch nicht mit der anderen im Endeffekt zusammen bin. Also der Klassiker, du bist relativ jung noch, oder was heißt relativ, du bist jung und hast noch Bock, viele Sachen zu erleben und dich noch nicht so richtig zu binden. Ja, und einerseits, wo ich Single war, habe ich mich wirklich nach so einer Frau gesehen, die ich eigentlich im April kennengelernt habe. Ja, aber Frieda, ich sag dir mal, wenn du flammend in diese Frau verliebt wärst, die du im April kennengelernt hast, dann garantiere ich dir, hättest du gar keinen Bock, jetzt da mit einer neuen irgendwas rumzuexperimentieren. Okay. Bin ich ganz sicher. Das ja, zeigt für dann mich, dass... Dann gäbe es keine zweite. Nee, glaube ich nicht. Dann wärst du jetzt wirklich in der heißesten Verliebtheitsphase. Da hat man ja erstmal gar keine Augen für andere. Dass du aber die Augen für die andere hast, zeigt mir, dass das nicht so was ganz Besonderes ist. Ja. Also, ja. Ich würde es mal ein bisschen ausprobieren. Ich meine, es sind ja erst ein paar Monate. Da kann man ja gar nicht so viel sagen. Und wenn es dann nicht so läuft, ja gut, dann trennst du dich halt wieder. Du musst dich ja jetzt nicht binden bis zur Rente. Also ich kann jetzt praktisch auf die neue erstmal noch mal ein bisschen kennenlernen. Ich bin ja eigentlich noch Single, sag ich mal. Genau. Und du kannst dich ja mit der neuen... Das war immer der Zwiespalt. Ich habe halt so Probleme in der Selbstfindung. Also als ich Single war, habe ich mich wirklich nach einer Frau gesehen, also mit der ich auch wirklich mal dann richtig zusammenkomme. Die Chance hätte ich jetzt mit der vom April sozusagen. Aber jetzt, wo ich sie sozusagen schon wieder fast sicher habe, habe ich auch schon wieder nicht mehr so richtig Bock und fühle mich schon wieder nach der nächsten. Dann ist es nicht, richtig. Nein, dann ist es nicht richtig. Glaub's mir. Okay. Also ich würde es jetzt mal ein bisschen laufen lassen und dann mal gucken, wie, wenn du dann weiter wibbelig bist und guckst und hier und da und mit der gerne was machen würdest, dann beende das halt. Dann ist die Zeit noch nicht da, sich fest und lange zu binden. Hat ja auch noch Zeit eigentlich. Ja, so ein, zwei Jahre Zeit hast du da noch. Nein, du hast noch viel länger Zeit. Das ist ja alles noch wunderbar. Das ist ja auch gut. Es ist halt schwierig, erstmal überhaupt mit der Situation klarzukommen und zu wissen, ja, auf was für ein Typ dann stehe ich eigentlich. Ja. Also ich würde mir da keinen großen Kopf machen. Lass es mal locker angehen. Und wenn das Interesse nicht so flammend ist, dann tschüss. Ja, vielleicht sagt dann auch die andere von alleine. Ja, genau. Tschüss. Genau. Liebe Frieda, ich wünsche dir tolle Liebeserlebnisse und tolle Weiber. Danke. Tschüss, Frieda. Danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht bei uns. Und das Thema morgen heißt Dreck. Und ich frage euch, was habt ihr schon Dreckiges erlebt? Oder was war das Dreckigste, was ihr erlebt habt? Das kann sein, irgendwie ein völlig verschmutzten OP-Saal, ein versifftes Hotel. Es können eklige Erlebnisse sein in einem Restaurant oder vielleicht arbeitet jemand von euch in einer Fleischfabrik, in einer Wurstfabrik und guckt dazu oder müsst manchmal zu gucken, was da in die Wurst reingepappt wird. Oder vielleicht findet ihr Dreck jetzt im anderen Sinne gesehen sogar ziemlich cool und ziemlich geil. Also im sexuellen Sinne. Und habt Lust, mit mir darüber zu reden. Also, Thema Dreck, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt. Morgen können wir das machen. Themensendung, ihr könnt wie immer mailen. domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Wie immer ab 0 Uhr sind die Leitungen auch zum Thema morgen geschaltet. Thema Dreck. Heute Freitemennacht. Freue mich auf Klaus. Klaus ist 50. Guten Morgen. Hallo Klaus. Hallo? Hallo Klaus. Hallo? Ja, ich höre dich. Ja, ich würde dich bitten, den Ton von dem Fernseher oder vom Radio ganz abzuschalten. Ich probiere es mal, ja. Das müsste ja zu machen sein. Denn dann können wir besser reden, wir beiden. Ja. So. So. Hat's geklappt. Es geht. Ich habe mehrere Male schon angerufen. Da ging es um den Malregelverzug in Deutschland. Ja. Ja. Ich habe wegen Anschauen Bildern. Wegen was? Anschauen für Bilder 12 Jahre. Im Maßregelvollzug verbringen müssen. Sag den Satz nochmal, ich habe den Anfang immer noch nicht verstanden. Du hast? Wegen Anschauen, Bildern. Wegen Anschauen von Bildern? Jawohl. Was für Bilder hast du angeschaut? Kleine Mädchen. Also Kinderpornografie. Ja. Deshalb warst du wie lange im Maßregelvollzug? 12 Jahre. Mhm. Erklär den Leuten nochmal, was Maßregelvollzug überhaupt ist. Maßregelvollzug ist Psychiatrie, wo man quasi unbegrenzt bleiben muss. Oder man wird irgendwann entlassen, so wie du. Oder man wird entlassen nach 12 Jahren, wie ich, genau. Ja, und das entspricht im Prinzip einem Gefängnisaufenthalt, aber ist mit psychiatrischer Begleitung. Ja, ich hätte eine Parallelstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten und durfte dann im Maßregelvollzug. Das heißt, die Gefängnisstrafe war relativ gering, von wie du es gerade gesagt hast. Und dann hat man den Maßregelvollzug draufgepappt. Das ist so parallel, genau. Warum hat man dich in den Maßregelvollzug gesteckt? Man meinte, ich wäre gefährlich. Hast du irgendwann früher mit Kindern was gemacht? Nein. Warum glaubt dir das Gericht, dass du gefährlich bist? Weil das in Deutschland reicht, wenn ein Gutachter sagt, du bist gefährlich. Wie ist man dir denn damals auf die Schliche gekommen, dass du Kinderpornografie konsumierst? Ich habe einige Domainnummern haben. Nochmal, habe ich nie verstanden. Ich habe Domainnummern registriert und das hat gereicht, um mir jetzt zu sagen, du bist gefährlich. Hat man Bilder auf deinem Rechner gefunden? Negativ. Also du hattest dich nur registriert auf einem Portal, wo man das gucken kann, oder wie? Man hatte mich registriert auf einem Portal, wo ja, also wo man naja, komm jetzt raus mit der Sprache. So schwer kann das nicht sein zu erklären. Ja, ich hatte einige Domains registriert, die den Namen mit Mädchen beantworten. Und du willst mir erzählen, dass du da nie drauf geguckt hast? Nein, so ist es nicht. Ich habe drauf schon geguckt. Du hast schon geguckt? Hm? Du bist jetzt 50 Jahre alt. Seit wann weißt du denn, dass du auf kleine Mädchen stehst? Seit ich knapp 20 bin. 26, 20 bist. 20. Hm. Warst du schon mal kurz davor, real etwas zu machen? Nein. Wie stark ist das Interesse an kleinen Mädchen? Nein, ich schaue mir gerne kleine Mädchen an, auch ohne Sachen. Aber ich werde sie nie anfassen. Wie alt sollen oder sollten die kleinen Mädchen sein? 11. 11? Mhm. Als du dir diese Sachen angeguckt hast, hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie diese Sachen entstanden sind? Ja, das habe ich mir, aber ich habe keine. Es ist blöd. Was ist blöd? Ja, ich weiß schon, dass FJ-Mädchen keinen Sex haben wollen mit Erwachsenen-Männern. Was hast du denn auf diesen kinderpornografischen Seiten zum Beispiel gesehen? Also auf den Kipo-Seiten gibt es so viel sexuelle Sachen. Das heißt, du hast gesehen, wie erwachsene Männer mit diesem 11-jährigen Kind Geschlechtsverkehr haben? Korrekt. Was hast du dabei gedacht, außer dass du sexuell erregt warst? Ich wollte keinen Sex mit einer 11-jährigen haben. Aber du unterstützt, wenn du so etwas schaust, ein schweres Verbrechen. Nämlich dieses Kind, was da gefilmt wird, hat wieder seinen Wünschen Sex mit einem Erwachsenen. Nein, das ist klar. Und man macht sich mit strafbar, moralisch auch strafbar, wenn man so etwas überhaupt anschaut und somit den Konsum und die Verbreitung fördert. Nee, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ganz, ganz blödes Thema. Natürlich hat man... Klaus, erstmal im Klartext. Du wickst dir ein, während eine Straftat passiert. Falsch. Während ein kleines Mädchen vergewaltigt wird. Das ist falsch? Völlig, völlig falsch. Jetzt willst du mir nicht erzählen, dass das kleine Mädchen das gerne macht. Nein, ich weiß, dass das kleine Mädchen das gerne macht und nicht interessiert. Es ist interessant. Nochmal, du weißt, dass das kleine Mädchen das gerne macht oder nicht gerne macht? Nein, es wird es nicht gerne machen. So, und warum ist das falsch, was ich dann sage? Ja, wenn ich mir Filme anschaue, wie ein kleines Mädchen Sex mit einem Mann hat, wo ist das Problem? Weil du dich moralisch mitstrafbar machst und eine Last auf dich legst und du etwas konsumierst und dazu beiträgst, dass das eine Verbreitung findet. Das ist das große Problem. Wenn niemand diese Sachen angucken würde, wäre auch dieser Film nicht gedreht worden. Dann gebe ich dir recht, Domian. So, jetzt warst du 12 Jahre im Maßregelvollzug. Mhm. Hast du dort eine Therapie gemacht? Negativ. Hat man dir eine Therapie angeboten? Negativ. Wie kommt das? Es ist einfach nicht mehr möglich. Dich zu therapieren? Nein, eine Therapie im Maßregelversuch ist nicht möglich. Mhm. Das wundert mich jetzt, das weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Wie lange bist du jetzt draußen? Ich bin jetzt seit 2012 draußen, habe einen guten Therapeuten, der mir seit 2013 hilft, aber hilft nicht besonders. Also der hilft dir nicht besonders? Doch, er hilft Doch. Mir. Ja. Aber du hast den Drang immer noch dazu, solche Sachen zu sehen. Ich möchte kein Kind vergewaltigen. Ich möchte Sex mit keinem Kind haben. Aber du willst zugucken, wie ein Kind vergewaltigt wird? Nein. Ich möchte ein Kind haben, was mir gefällt. Also mit einem Kind leben. Du willst ein Kind haben, das dir gefällt, und du willst mit einem Kind leben? Mhm. Wie bitte soll das gehen? Ja, das ist das Problem. Das meinst du im Ernst? Du willst mit einem realen Kind leben, das dir gefällt? Ich darf es nicht, aber ich würde es gern. Und in deiner Fantasie würdest du dann nichts mit diesem Kind machen? Kein Sex. Aber erotische Dinge schon? Nein, ein ganz normales Leben. Was sagt denn dein Therapeut dazu? Er sieht das schon eher positiv. Dass du diesen Wunsch hast? Wie gesagt, ich will keinen Sex mit einem Mädchen haben. Ja. Und das akzeptiert er. Nochmal die Frage, in stillen Stunden des Nachts sitzt du nicht am PC und guckst doch das ein oder andere dir nochmal an? Definitiv nicht. Ich finde diesen Wunsch, den du gerade geäußert hast, abstrus, muss ich dir sagen. Ja, ich finde ihn abstrus und ich würde keinen Pfennig verwenden, dass da muss man nicht drüber reden. Ich finde es völlig abstrus und finde es auch irre, dass du dir überhaupt so etwas ausmalst. Bin auch entsetzt darüber, dass dein Psychologe dir das nicht, dass der dich nicht anders führt. Klaus, ich möchte gerne dir anbieten, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir redet. Ich finde, das ist dringend nötig. Ja, gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen, mein Psychologe, ruft dich gleich zurück. Jürgen, ich danke dir für das Gespräch, ne? Ja, auf Wiederhören. Ich muss mich jetzt zusammennehmen bei solchen Gesprächen, das habt ihr sicher gemerkt. Man schaut da in Abgründe, dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Wenn das stimmt, dass man im Maßregelvollzug keine Therapie machen kann und keine ordentliche psychiatrische Betreuung bekommt, gerade in solchen harten Fällen, finde ich das skandalös. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und ich muss ehrlich auch sagen, dass das, was ich gerade von dem behandelnden Psychologen gehört habe, mich auch sehr befremdet. So, dann machen wir weiter mit Margarete, 62, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Margarete, guten Morgen. Guten Morgen. Bin jetzt auch gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Du hast das Ganze mitgehört. Ja. Wie ist denn deine Meinung und dein Gefühl? Ich kann da nur unterstreichen, was du gerade zum Abschluss gesagt hast. Ich finde das entsetzlich, der Gedanke alleine. Aber ich kann mir das auch nicht wirklich vorstellen. Ich denke mal, er verdreht da ein bisschen die Wirklichkeit. Ja. Das mag sein, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was mein Psychologe nachher noch uns erzählen wird, wie das Gespräch weitergegangen ist. Ja. Liebe Margarete, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an wegen meinem Sohn. Mein Sohn ist der jüngste von vieren. Also ich habe vier Kinder. Mein Sohn ist der jüngste, ist auch der einzige Sohn. Und er macht mir sehr, sehr, sehr viel Kummer. Ich bin also mit Nerven ziemlich fertig. Wie alt ist er? 26. Weswegen Kummer? Ja, er ist seit längerer Zeit, also schon seit einigen Jahren, auf dem absteigenden Ast. Das heißt, er ist eigentlich schon unten angekommen. Er hat sein Leben total vor die Wand gefahren. Er war schon als Junge, als Schuljunge, fand er sich selber total toll. Intelligenter als die Lehrer, intelligenter als alle anderen Menschen. Hat nichts gelernt, hat sich von niemandem was sagen lassen. Hat dadurch keinen Schulabschluss gemacht, hat keine Lehre, gar nichts. Hat immer nur rumgegammelt und hat auch, er hat ein unheimliches Talent, sehr charmant zu sein, sodass er also auch, ich habe dann Hilfe auch vom Jugendamt damals schon gekriegt, er konnte sich also vor allen Leuten sehr charmant darstellen, was aber nur in einem begrenzten Zeitraum klappte. Warst du alleinerziehend eigentlich? Eine Zeit lang, ja. Eine Zeit lang. Und dir ist es nicht gelungen, als er jünger war, ihn noch zu führen, zu leiten? Ja, als er noch ganz klein war, schon. Aber als er gerade in die Grundschule kam, da habe ich mich von seinem Vater getrennt, aus verschiedenen Gründen. Und sein Vater ist dann mit seiner neuen Flamme ziemlich schnell abgehauen ins Ausland, auch um Unterhalt zu sparen und so. Und ich musste dann auch sehr viel arbeiten, um halt auch das Geld ranzuschaffen. Ne? Kann das auch sein, dass diese Trennung und die Erschütterung, die damit verbunden war, ihn vielleicht auch ja sehr von der Bahn abgebracht? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also er ist auch, von seinem Vater will er gar nichts hören und sehen und das Thema braucht man bei ihm gar nicht anzuschneiden. Du sagst, er ist jetzt so weit unten, weiter geht's gar nicht mehr. Ist er kriminell, kriminell geworden? Auch, ja. Er ist obdachlos. Und alkoholkrank, er nimmt auch Drogen, ich nehme mal an, also Kiffen und weiß nicht was, ich kenne mich damit auch nicht so wirklich aus. Ne? Ist er obdachlos in der Stadt, wo du wohnst? Ja, ich kann ihn aber auch bei mir nicht aufnehmen, weil er definitiv sehr aggressiv ist. Wir mussten schon, ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft wir die Polizei schnummeln mussten, weil er Tür eingetreten hat. Und also ich sag mal, ich habe ganz oft die Situation, dass ich denke, hätte er jetzt ein Messer in der Hand, dann wäre ich tot. Ja. Also er kommt schon immer wieder zu dir und will wahrscheinlich Geld. Ach, jeden Tag? Jeden Tag. Und will Geld haben? Jeden Tag will er Geld haben oder was Essbares. Wie verhältst du dich dann? Ja, also früher, vor einiger Zeit noch, da habe ich ihn dann auch reingelassen, habe ihm dann auch mal, durfte er sich mal duschen oder so. Mhm. Aber nachdem er immer aggressiver wurde, und das kann ich das nicht mehr. Ne? Kommt er dann auch besoffen oder mit Drogen zu dir? Ja, aber das ist fast schon normal bei ihm. Aber er sitzt also auch auf der Treppe vom Nachbarhaus und wartet, dass ich aus dem Haus komme, wenn ich einkaufen muss oder so, und geht dann mit. Da kann ich ihn ja nicht dran hindern. Mhm. Was soll ich da machen? Aber was für eine enorme seelische Belastung für dich. Ich weiß auch wirklich bald nicht mehr weiter. Das Problem ist aber jetzt, was ganz, ganz schrecklich ist und was er mir also immer wieder sagt, dass er sich umbringen will. Er kommt mit diesem Leben auch nicht klar. Mhm. Er möchte so nicht leben. Ne? Sagt er das auch, um dich unter Druck zu setzen? Ja, mit Sicherheit. Damit du weil er ja sich denken kann, dass ich das als Mutter nicht ertragen kann. Ich gehe mal davon aus, dass du oder die Familie ihm schon 7000 Hilfsangebote gemacht haben. Klinik, noch Schule nachmachen. Ja, er will aber gar nichts, er nimmt gar nichts an. Es ist alles falsch, was wir ihm sagen. Und er war auch zum Beispiel schon mal 14 Tage zum Entgiften. Und wenn er dann da wiederkam, dann hieß es, ach, die können mir doch gar nichts sagen. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung. Ist er da freiwillig hingegangen oder habt ihr ihn gedrängt dahin? Nein, ich dränge ihn zu gar nichts, weil ich denke mir mal, er muss es ja von selber wollen. Aber nee, da ist er dann zum Beispiel hingekommen, weil er dann in irgendwelche Schlägereien verwickelt war oder sonst irgendwas. Ach so. Was sagen seine Geschwister, deine anderen Kinder? Die haben den Kontakt mit ihm völlig abgebrochen. Und was sagen die zu dir, was du tun sollst? Ich soll den Kontakt auch abbrechen. Das sagt sich leicht, du bist die Mutter. Eben, ich kann das nicht, weil ich mache mir natürlich Sorgen. Und wenn er mir dann zum Beispiel erzählt, er würde, damit er was zu essen hat, in Mülleimern sich die ollen Pommes von irgendjemand, der sie weggeworfen hat, holen. Das kann man als Mutter nicht aushalten. Was glaubst du, was mit ihm los ist, dass das so fulminant schief läuft? Ja, ich denke, wie er noch jünger war, wie er so 16, 17 war, da hatte er so den Drang, da hatte er eine Freundin, deren ganzes Umfeld dieser Freundin, auch die Freundin selbst, machte Abitur, studierten und lebten dann so ein bisschen so dieses Studenten-Bohemien-Leben. Und er wollte gern so ein Lebenskünstler sein. Und das ging natürlich so lange gut, wie er mit der Freundin zusammenlebte und alles und sich um nichts kümmern musste und wirklich so den lieben Gott einen guten Mann sein lassen konnte. Hartz IV bezog und nur irgendwann ist das ja dann auch mal vorbei, weil kein Mädchen, was selber eine Zukunft haben möchte, aber das will er alles nicht wahrhaben. Die anderen schuld dann. Ne? Wie weit ist er überhaupt schulisch gekommen? Was für einen Abschluss hat er? Gar keinen, auch keinen Hauptschulabschluss. Er hat zwar bis zur 9. Klasse gemacht, aber er hat keinen Abschluss gemacht. Er ist dann auch von einer Schule zur nächsten gekommen. Ich habe dann, als er 14 war, da kam ich überhaupt nicht mehr mit ihm klar. Da habe ich dann auch vom Jugendamt mir Hilfe geholt. Ich glaube, das war aber der größte Fehler, den ich überhaupt gemacht habe. Weil da konnte er denen dann immer erzählen, wie toll er doch ist und wie schrecklich doch seine ganze Familie ist und was weiß ich. Und dann, das ging bis so weit, bis sie sagten, ja, dann holen wir ihn aus der Familie raus. Dann ist er von einer Einrichtung zur nächsten gekommen und immer so einen Monat fanden die ihn toll und dann merkten die, wie er wirklich ist. Und dann wurde er da rausgeworfen, kam zur nächsten Einrichtung. Und ich habe das Gefühl, dass er glaubt, wenn er so charmant ist, dann kriegt er erstmal seinen Willen und dabei bleibt. Kann er das denn überhaupt in seinem jetzigen Zustand noch sein, so charmant? Nein, jetzt nicht mehr. Also er ist jetzt seit ungefähr 4 Wochen in einem Zustand, wo er eigentlich nur noch schlecht aussieht und er versucht zwar immer noch, sich sauber zu halten, aber das klappt natürlich auch nicht mehr. Ne? Also jetzt stehst du vor der großen Frage, was mache ich? Wie verhalte ich mich? Ich weiß echt nicht. nicht mehr weiter, weil ich möchte ihn auch nicht verhungern lassen. Oder vor allen Dingen, ich möchte nicht, dass er dann wirklich mal hergeht und, wie er immer sagt, sich vor den Zug legt oder so. Ne? Das ist das Dilemma der Eltern, wenn man solche Kinder hat. Natürlich wäre die vernünftige Lösung zu sagen, so wie die Geschwister das auch gesagt haben, wir grenzen uns ab und lassen ihn fallen. Ja, für die ist das einfach. Ne? Ja, ist das für einen Elternteil, ich weiß, extrem schwer. Mein Mann sagt das auch immer, das ist ja nicht sein Vater. Ne? Also ich wundere mich, dass der überhaupt die Geduld noch hat, was der alles schon mitgemacht hat mit dem. Nur glaube ich, dass die Richtung dennoch richtig ist. Weil die Richtung muss sein, dass du dich abgrenzt. Denn er zieht dich mit ins Unglück hinein. Ja, ich grenze mich auch so weit ab, wie ich überhaupt nur kann. Nur er macht von sich aus gar nichts. Mhm. Also er geht weder, dass er mal zur Arge geht. Er hat jetzt zum Beispiel keinen Personalausweis mehr, weil der abgelaufen ist und einen neuen kann er nicht bezahlen. Würde ich ihm das Geld dafür geben, würde das für was anderes ausgeben. Mhm. Das haben wir schon mehrfach gehabt. Er hat seine Kontokarte, die er von der Bank hatte, die ist kaputt. Ohne Ausweis kriegt er keine neue, ganz klar. Hat ja auch keine Postanschrift. Margret, was ich eigentlich gut fände, wenn du, ich weiß nicht, ob du dich schon mal psychotherapeutisch betreuen hast lassen. Das versuche ich schon seit längerem, nur ich finde keinen Therapeuten. So, das fände ich das Allerbeste, dass du einen geschützten Raum hast mit einem Therapeuten oder einem Arzt und dass du quasi die Mechanismen der Abgrenzung im Detail dort einlernst und mit ihm besprichst. Das kann man ja so, also im Allgemeinen hier jetzt gar nicht in so einem kurzen Gespräch sagen. Nee, das ist klar. Aber das muss die Richtung sein. Dann möchte ich dich gerne noch von meinem Psychologen beraten lassen. Ja. Es gibt ja da schon auch immer wieder Möglichkeiten, dann vielleicht doch, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Ja, das wäre wahrscheinlich das Beste. Genau, das machen wir so. Dann wird der Jürgen dich gleich anrufen, du legst auf und er meldet sich gleich bei dir. Okay, danke. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Und hier ist der Micha. Micha ist 53. Guten Morgen, Micha. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. So, mein Thema ist Demenz. Ja? Ja, aber Demenz nicht meine Mutter, mein Großvater, sondern meine Frau. Wie alt ist deine Frau, Micha? 54. Das ist ja noch kein Alter. Nein. Seit wann merkst du das? Seit 3 Jahren wurde es attestiert. Mhm. Ja? Mit 50 praktisch, schnell mit 50. Wie fing das damals an? Ja, weil komplette Orientierungslosigkeit hat zugenommen. Ich sag mal ein Beispiel jetzt. Ja. Die steigt den Kofferraum ein. Mhm. Anstatt vorne ins Auto, steigt sie in den Kofferraum ein. Ja, die läuft am Auto vorbei, die steigt den Kofferraum ein. Mhm. Ja. Das ist schon dramatisch, finde ich. Wie funktioniert das dann überhaupt so im normalen Leben, im Alltag, zu Hause? Ja, über Herdplatten müssen wir nicht sprechen. Die weiß nicht, ob Montag oder Freitag ist, ob finden nicht statt. Aber mein Thema, ich möchte jetzt eine andere Seite beleuchten. Ja. Ja. Weil ich habe jetzt viele Seminare und Michael, eine kleine Bitte. Stell den Ton von deinem Radio oder Fernsehen ganz aus, sonst irritiert dich das so sehr. Okay, pass auf. Und mich auch. Habe ich dran teilgenommen, ne? Mhm. Und da ist frontotemporale Demenz. 3-5% der Menschen haben dies, also die Demenzkrank. Mhm. Ja? Ja. Ich möchte aber eine ganz andere Seite. Ich möchte jetzt nicht über meine Frau sprechen. Die ist Akademikerin, die kann die Uhr nicht lesen. Mhm. Ja? Ich möchte was ganz anderes sagen. Gestatte mir noch eine kurze Frage zu deiner Frau. Ja. Kann sie denn überhaupt noch am Tage alleine in der Wohnung sein? Nein. Bist du immer bei ihr? Ja. Du bist erst 53? Ja. Wie, musst du nicht arbeiten? Ja, ist eine Sonderform, ich bin Zimmermeister. Mhm. Und jetzt bin ich in Arbeitslosengeld 1, dann bin ich jetzt in Arbeitslosengeld 2. Mhm. Bekomme ich aber nicht, weil wir müssen von ihrem Einkommen leben. Und wir haben hier in dem Haus eine Entscheidung getroffen, Die müsste jetzt in Heim gehen. Mhm. Nicht Tagespflege, macht sie. Sie müsste den ganzen Tag in Pflege gehen. Aber dann würden wir jetzt alles auflösen. Ein Auto verkaufen, Sparguthaben. Habe ich nicht ganz verstanden. Wollt ihr das so machen, dass sie... Nein, wollen wir nicht. Wir sind wahrscheinlich die Kinder und du, oder? Richtig. Und die Schwester und... Ja. Ja, und ich bin jetzt... Ich bleib einfach bei meiner Frau. Das finde ich sehr toll. Ja. Respekt. Aber du wolltest das ganz anders sagen. Genau, ja. Das ist jetzt gerade das Thema. Ja, erzähl. Ich möchte jetzt nicht über die Krankheit der Angehörigen sprechen. Ich möchte über mich sprechen. Ja. Gerade über mich. Bitte. So, und jetzt kommt ein ganz anderes. Ich habe mich als Mensch ganz anders gefunden. Wie meinst du das? Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu dieser Leistung fähig wäre. Mhm. Du lernst dich ganz anders kennen. Richtig. Mhm. Ganz anders. Und ich möchte Menschen Mut geben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dazu in der Lage gewesen wäre. Dass ich so viel Liebe aufbringen kann. Ja. Richtige Liebe. Ja. Und der Mensch mir gegenüber weiß das gar nicht, dass ich Liebe aufbringe. Mhm. Ja. Das ist und ja ich dann. Ich habe mich jetzt als Mensch. Ja. Ich habe Sachen an mir gefunden, die kannte ich nicht. Und ich möchte Leuten Mut geben. Ich habe mich ganz anders. Kannst du da noch ein Beispiel sagen, was du nicht kanntest, was du jetzt kennengelernt hast an dir? Ja, diese Hingabe. Mhm. Diese Aufopferung. Also in all dieser ganzen Traurigkeit ist das ja jetzt etwas Gutes, was du da empfindest bei dir und dass sich das so entwickelt. Richtig, ganz genau. Und dann möchte ich den Leuten transportieren, mhm, ja, und nicht auf den Arm genommen werden, auch du bist arm und deine Frau ist demenzkrank und mhm, dies und das. Mhm. Ich habe Sachen an mir, die kannte ich gar nicht. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin. Ich finde das ganz beeindruckend, was du sagst, Micha. Ich will einfach eine andere Seite beleuchten. Mhm. Der Micha, den kannte ich gar nicht so. Mhm. Mhm. Und daraus ist auch die Entscheidung gewachsen, die Frau bleibt zu Hause in ihren vier Wänden. Und wir erstmal finanziell, ganz klar, mhm, können wir nicht. Da sind in 12 Monaten die Sparverträge und das Auto ist verkauft. Wenn sie in ein Heim ginge, meinst du? Richtig. Mhm. Da muss man einfach so mal attestieren. Aber ich glaube, dass es ihr wahrscheinlich auch besser gefällt, wenn sie unter euch ist. Sie weiß es gar nicht. Bist du ganz sicher? Nein, du bist ganz offen. Sie weiß es gar nicht. Mhm. Mhm. Ja, sie lebt so glücklich und zufrieden. In ihrer Welt. In ihrer Welt. Mhm. Micha, jetzt ist meine Sendung vorbei, aber deine Botschaft hast du gut gesagt und die ist gut rübergekommen. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir... Schade, wirklich schade, ich könnte noch... Das glaube ich, vielleicht vertiefen wir es mal ein andermal. Ich muss mich jetzt wirklich verabschieden. Schade. Alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Uwe von Betterei. Morgen heißt unser Thema Dreck. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Tschüss.